Okay, geht nochmal los. Okay, Prost. Prost. Cheers. Lass losgehen jetzt. Okay, Kenny, Prost. Take Wonder. Kenning West, alle, komm aus der Ferne, alle. Moin, moin, ich seh schon wieder Sterne, alle. Heut, heut, saufen wir die Sterne, alle. Moin, moin, laufen gegen die Laterne, alle. Kenning West, alle, komm aus der Ferne, alle. Moin, moin, ich seh schon wieder Sterne, alle. Heut, heut, saufen wir die Sterne, alle. Moin, moin, laufen gegen die Laterne, alle. Kenning West, Alter, lass mal einen saufen, Alter. Ja, ohne Pause, Alter, auf G's ohne Pause, Alter. Bin Kenning West, Alter, von zu Hause her, Alter. Das war dein Fest, Alter, für die Schlimmi-Crew, Alter. Ey, Kenning, Alter, lass mal einen saufen, Alter. Wir sind viel zu nüchtern, Alter. Kenning, guck mich an, Alter. Hast du das gehört, Alter? Okay, ich mich an, Alter. Lass mal einen saufen, Alter. Ich sag auf Jitsen, Alter. Lass mal einen saufen, Alter. Die ganze Crew, Alter, haben nichts zu tun, Alter. Kenning West, Alter, komm aus der Ferne, Alter. Moin, moin, ich seh schon wieder Sterne, Alter. Heut, heut, saufen wir die Sterne, Alter. Moin, moin, laufen gegen die Laterne, Alter.